lehrst uns tiefe Wege wandeln, gibst uns Freude und auch Leid auf dieser Welt. Lässt verirrte Wege heimwärts finden, du des Sünder trotz der großen Schuld. Lässt verirrte Wege heimwärts finden, du des Sünder trotz der großen Schuld. Lehr mich, Jesus, immer dankbar bleiben, was du gibst und schenkst mir hier auf dieser Erde. Lass mich heil und nie verzagen, schenke neue Kraft zu kämpfen hier. Lass mich heil und nie verzagen, schenke neue Kraft zu kämpfen. Lehre, Herr, mich nicht nur Freunde lieben, sondern auch zu tragen meines Nächsten Last. Liebe schenke, nicht nur Liebe fordern und Versöhnung schaffen, wo der Satan tobt. Liebe schenke, nicht nur Liebe fordern und Versöhnung schaffen, wo der Satan tobt. Heiland, lehre mich gehorsam bleiben, groß zufrieden sein in allem, was du gibst. Denn ich will dir blind vertrauen und nicht zweifeln.